Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 12. Januar 1800. Allerdings hattest du mir von Weimar aus noch nicht geschrieben, und wir wären noch lange um deine Frau in Sorgen gewesen, wenn ich nicht glücklicherweise einen hiesigen Offizier gesprochen hätte, der von Weimar herkam und der mir versicherte, dass du in Weimar wärst und deine Frau wieder in Gesellschaft gehe. Ihr habt beide viel überstanden, und es ist ein Beweis deiner besseren Gesundheit, dass dein Körper nicht dabei gelitten hat und dass du sogar hast arbeiten können. Weimar muß dir im Ganzen besser als Jena gefallen. Du wirst manchen geistigen Genuss haben, der dir in Jena fehlte, und wirst dabei doch deine Unabhängigkeit zu erhalten wissen. Goethe siehst du öfter als sonst, und das Theater wird dir manche Unterhaltung geben. Mit den übrigen Menschen in Weimar gibt es doch noch mehr Ideenverkehr als mit der akademischen Welt in Jena. Dass du mir den ersten Akt der Piccolomini geschickt hast, ist mir sehr lieb. Ich habe jetzt gerade etwas Muße und will mich sogleich darüber machen, dir meine Einfälle aufzuschreiben. Jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, da ich am unbefangensten darüber urteilen kann, da seit dem Momente des ersten Genusses einige Zeit verstrichen ist und ich inzwischen manchmal Gelegenheit gehabt habe, über die Wirkung einzelner Szenen Bemerkungen zu machen. Von deinem neuen Stücke erwarte ich nun bald mehr zu hören. Was hat es denn für eine Bewandtnis mit Goethes Mahomet? Man erzählt mir davon, und von dir habe ich nichts darüber gehört. Du schriebst mir sogar, dass er im vergangenen Jahre nicht produktiv gewesen wäre. Hat er etwa bloß das Voltaire'sche Stück übersetzt und fürs deutsche Theater eingerichtet? Bei uns hat sich nichts verändert. Meine Frau muß gesünder worden sein als im vorigen Jahre, da ihr die starke Kälte nichts geschadet hat. Die Kinder sind wohl und bilden sich immer mehr aus. Beide sind gutartig, aber sehr verschiedene Naturen. Emma ist in allem zierlich und streng gegen sich selbst. Was sie unternimmt, gelingt ihr, wenn besonders Fleiß, Aufmerksamkeit und ein feiner Blick dazu gehört. Karl hat viel Anlagen und fast schneller als Emma, aber er bringt wenig vor sich, weil er immer nur Augenblicke bei einer Sache bleibt. Sein Körper wird indessen immer fester und gewandter. In meiner Stelle bin ich jetzt nun so weit, dass sie mir weniger Zeit kostet. Die Stunden der Muße sollen auch nicht unbenutzt bleiben. Dein Körner.